herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Uncasts, Folge 192, bis zur Unkenntlichkeit und noch viel weiter sollte der Titel sein. Ich habe dann nur gesagt, bis zur Unendlichkeit, weil sonst sprutzelt mir Disney noch den Hintern weg, ja, das will ich nicht. Und ja, Feierlaune, die Krim feiert, ja, ich feiere auch, aber keine Angst, ich trinke keinen Wodka, ja, entsprechend ich trinke überhaupt keinen Alkohol, deswegen... Ja, nicht mehr oder minder heute Gelaber von mir, ja. Kennt das ja schon, ja. Feierlaune, aber nur so lange, bis ich zu Themen komme, die mich nerven. Ja, und ja, wäre kein Uncast, wenn nicht mindestens ein Thema dabei wäre, wo man mich nerven wird. Meistens sind es mehrere. Muss ja sein. Zunächst mal gibt's das Thema heute: Fotos verpixeln. Ja. Dann natürlich die News, da gibt's einige Streitpunkte und Community-Sachen. Da gab's diesmal interessante Zuschriften und natürlich die App der Woche. Also, Thema Fotos verpixeln. Ja. Etwas, wo ich schon ja ein paar Folgen über mal hin und wieder drüber mich geärgert habe. Ja. Dass eben so eine Funktion, die ja, sagen wir mal, wichtig ist heutzutage, ja, eben nicht in dem normalen Fotoeditor eingebaut ist. Ja, der ist ja jetzt wesentlich verbessert worden, der Android-Fotoeditor und natürlich auch und vor allem der Fotoeditor von Google Plus. Der hat also einige sehr interessante und gute Funktionen, so dass man die großen Fotoeditoren, die man vielleicht früher mal installieren musste, wie zum Beispiel Snapseed oder so, eigentlich gar nicht mehr so braucht. Klar, für bestimmte Anwendungen logischerweise, klar. Aber Fakt ist, die neuen Fotoeditoren, die im Betriebssystem fest eingebaut sind, sind nicht nur gut, sondern durch oder dank den Updates verbrauchen die auch jede Menge Platz im Handy. So guckt man natürlich, dass man möglichst nicht nochmal eine komplette ein kompletter Fotoeditor installiert, der dann eben dieselben Funktionen wieder eingebaut hat, nur noch vielleicht ein oder zwei Funktionen mehr, die man eben braucht. Genau so ging es mir eben bei diesen Fotoverpixeln. Im Prinzip bin ich mit dem Editor, der damit geliefert wird, voll und ganz zufrieden. Ja, Google Plus Foto Editor ist sehr, sehr schön. Aber eine Verpixelungsfunktion, die fehlt eben doch ziemlich arg. Denn man macht ja immer wieder mal unterwegs Bilder und wenn man so netter Mensch ist, ja, dann denkt man vielleicht dran, dass nicht jeder sein Foto im Internet wiederfinden will, ja, zumindest wenn vielleicht ein paar schwierige oder in einer prekären Situation da gemacht ist, vielleicht so im Nachtclub, ja, sollte man vielleicht nicht unbedingt dann die Bilder, die Gesichter erkennen von den Leuten, die hinten dran sitzen, ja, das kann ja nicht unbedingt zu dem sein Vorteil sein. Auf Veranstaltungen habe ich damit keine Probleme. Öffentliche Veranstaltungen sind ja auch da von der Panoramafreiheit gedeckt. Anders sieht's dahingegen aus bei vielen anderen Fotos, die man oftmals so ohne Hintergedanken macht und ja die Leute dann aus allen Wolken fallen. Und zumindest mal theoretisch wäre das auch ein rechtliches Problem, ja, wenn man solche Fotos veröffentlicht. In der Praxis ist es zwar, ja, hat man kaum eine große Gefahr, dass man da, dass da geahndet wird, aber trotzdem sollte man doch so nett sein und eben da das respektieren, wenn das, wenn die Leute das eben nicht wollen. Lange Rede, kurzer Sinn. Das Problem ist, wenn man unterwegs ist, schnell ein Foto macht und das verschicken will, da hat man keinen Fotoeditor, wo man schnell die Gesichter unkenntlich machen kann, wie man das zum Beispiel daheim auf dem PC locker machen kann. Kein Problem. Aber unterwegs mit dem Handy, da sieht es mau aus. Deswegen mir unverständlich, dass so eine wichtige Funktion bei den Fotoeditoren dann nicht eingebaut ist, bei vielen nicht eingebaut ist und auch nicht in den Standard-Editoren. Deswegen habe ich rumgeschaut, rumgehorcht und ich habe auch Zuschriften bekommen, ja, von verschiedenen Usern wegen Skitch, Das ist also der Overkill. Wer Skitch nutzt auch für andere Sachen, denn Skitch kann auch wesentlich mehr als nur Fotos verpixeln, ja, der kann natürlich das wunderbar nehmen und da dann eben da Nutzen draus ziehen, dass eben auch hier eine Verpixelungsfunktion drin ist, wichtig. Aber eben, wie gesagt, der Overkill und dementsprechend groß ist auch das Programm oder die App, die man eben da installiert und für Funktionen, die man entweder gar nicht braucht oder eben schon vorhanden sind, also doppelt dann hat auf dem Handy. Und das Kuriose ist ja daran, dass man sowieso schon Funktionen manchmal doppelt hat, ja, eben wie Google Plus Foto Editor und der Gallery Foto Editor, der schon eingebaut ist bei Android. Und da sind auch viele Funktionen einfach doppelt vorhanden. Ja, also eine Platzverschwendung par excellence. Hier hat man es dann noch dreimal vorhanden. Also, wie gesagt, also wenn man da noch mehr Sachen damit machen kann, zum Beispiel wer Evernote nutzt, kann da sich überlegen, ob er da Skitch nicht als Zusatzoption nutzt. Er ist von der Evernote Corporation, ja, und auch wer die anderen Funktionen eben braucht. Hier geht es aber jetzt nur um die Verpixelungsfunktion, Pixelize-Funktion. Und hier sind wir jetzt mal, ich habe mal die Mühe gemacht, habe mal genau geguckt im App Store und habe tatsächlich, im App Store, im Play Store, und hab tatsächlich einige gefunden, ja, die hier in Frage kommen. Und besonders positiv aufgefallen sind mir zwei Lösungen, und zwar Pixelator und Foto Anonym. Ja. Also ich komme erstmal zu Pixelator. Pixelator ist vom Design her etwas schöner als die andere Lösung, könnte man so sagen. Ja. Die Bedienung ist etwas umständlicher. Dafür hat man die Möglichkeit, in einem Rutsch gleich mehrere Stellen unabhängig voneinander zu verpixeln. Also das heißt, für wer jetzt große Fotos hat oder viele Gesichter verpixeln muss in einem Foto, der kann da mit Pixelator durchaus zufrieden sein. Die Bedienung an sich finde ich etwas umständlich, verwirrend, um es mal vorsichtig auszudrücken, verwirrend, denn es wird in der Benutzung nicht ganz klar, wie man eigentlich jetzt die überhaupt diese Bereiche für die Verpixelung markieren kann. Ja. Dadurch, dass man eben mehrere Stellen verpixeln kann, gleichzeitig ist es auch ein ziemliches Durcheinander manchmal. Sonstige Funktionen werden da auch keine angeboten. Die Blur Size, also die Größe von der Verpixelung, kann man bestimmen. Und von daher ist es schon okay. Ja, also die Größe hält sich da auch sehr in Grenzen. 710 Kilobyte, ich glaube, das kann man fast immer verschmerzen, ja. Und deswegen denke ich, ist Pixelate Images, heißt es auch, eine interessante Sache. Foto Anonym hat mir persönlich am besten gefallen. Das Ganze kommt zwar etwas größer an den Start mit 2 Megabytes. Das Design hält sich an überhaupt keine Android Guidelines. Ja, von daher ist das erstmal negativ einzuordnen. Aber die Bedienung an sich, die ist recht gut meiner Meinung nach. Also das hatte ich schneller raus, hier vernünftig damit was zu tun als jetzt bei Pixelator. Foto Anonym bietet darüber hinaus auch noch die Möglichkeit, Sachen auf, also zum Beispiel Masken, ja, oder Brillen auf der entsprechende Stelle zu tun. Ja, noch ein paar andere Scherze, klar. Also so vorgefertigte Grafik-Overlays, wenn man so sagen will, ja, also eben so, wie gesagt, so Masten, wo man dann auch noch auf andere Art dann jemand unkenntlich machen kann. Ja, schön auch die Schnurrbartfunktion. Also es geht, ja, und man kann auch das Gesicht also quasi ersetzen durch ein ja, durch ein dunkles Gesicht, ja, das, also, nicht, ach, wie soll ich sagen, dunkles Gesicht ist doch voll Blödsinn. so ein stilisiertes Gesicht ohne weitere Konturen drin. Ja, nach getaner Arbeit kann man dann natürlich das Bild dann abspeichern. Klar, man kann ein Bild direkt von der Kamera aufnehmen und sofort bearbeiten oder ein bereits aufgenommenes Bild aus der Galerie reinladen und das dann eben nachbearbeiten. Auch hier ist es so, dass man die Stelle, die verpixelt ist, also diese Pixelbalken, wenn man so will, kann man verschieben, ja, und auch vergrößern, verkleinern im entsprechenden Modus und dann eben, ja, abspeichern. Also, ich habe jetzt mal Foto anonym draufgelassen bei mir, um das zu tun. Die beiden Programme haben recht wenig Anforderungen an die Berechtigung. Von daher sind die beide okay in der Richtung her. Das Foto anonym funktioniert auch 2.2 und aufwärts und genauso wie das gilt genauso für den Pixelator. Ja. Und ja. Also wer knapp an Platz ist, könnte vielleicht den Pixelator probieren und sich dann eben mit der komischen Bedienung ja abfinden. Hat dann eben aber auch die Vorteile, dass er multiple Stellen auf dem Gerät dann eben unkenntlich machen kann. Fotoanonym, da geht's ruckzuck. Und ja. Also, das sind die beiden Apps, die da zu empfehlen sind. Ich habe, wie gesagt, im Play Store noch jede Menge andere gefunden, wenn man nach Pixelize Fotos sucht, dann kriegt man doch schon einiges angezeigt. Aber manche Programme sind sehr zweifelhaft, sind extrem groß für das, was sie machen sollen und brauchen auch ziemlich komische Anforderungen. Also Sicherheitsfreigaben würde ich nicht empfehlen. Ansonsten allerdings gibt es da doch noch ein paar Alternativen. Ist vielleicht auch ein bisschen Geschmackssache natürlich, was einem da besser gefällt. Also wichtig für oder wird immer wichtiger das Verpixeln von Fotos auch unterwegs. Kann man mal bei ganz besonders prekären Situationen vielleicht so lieb sein und das dann freiwillig jemand unkenntlich machen, bevor man demjenigen doch jede Menge Ärger bereitet. Muss ja nicht immer so böse sein. So, dann komme ich mal zu den News. Genau. Chromecast soll noch in diesem Monat in mehr Ländern erscheinen. Ja, so soll das sein. Angeblich, das hat Sundar Pichai. Ich lieb den Namen. Ja. offiziell gesagt auf der South by Southwest Konferenz, ja, genau, das ist die unter Druck gesetzt wurde von Republikanern in den USA. Sie sollen das Snowden-Interview absagen. Ja, haben zum Glück nicht getan. Und auf jeden Fall, das wurde schon genannt. Sind bei diesen Ländern Großbritannien und Australien mit dabei. Ob Deutscher mit dabei ist, das weiß man noch nicht. Hört sich seltsam an, dass er eben Großbritannien und Australien separat nennt. Ja, möglicherweise bedeutet das, dass hier in den anderen europäischen Ländern beziehungsweise eventuell auch in Deutschland dann eben das noch nicht ganz im Trockenen ist und man probiert eben bis Monatsende das noch hinzukriegen. So hört sich das an. Ja. Warum? Weil die Rechteverwertung von Großbritannien und Australien ziemlich eng zusammengehören. Ja, das heißt also, wer Lizenzen von ein oder anderen Land hat, das sollte dann kein großes Problem sein, das auch dann im jeweiligen anderen Staat zu bekommen, vor allem wenn man die Rechte in Großbritannien hat. Ja. Es ist auf jeden Fall eine schöne Sache, dass sich mal was tut. Letztendlich müssen wir allerdings warten, bis es dann bei uns auch verfügbar ist. Wie gesagt, die Notwendigkeit sehe ich schon nicht mehr. Ich war ja Feuer und Flamme für den Chromecast, für den Chromecast, als er rauskam, aber das hat mir alles zu lange gedauert. Jetzt habe ich mich natürlich auch nach anderen Lösungen umgeschaut und jetzt ist mir es ehrlich gesagt persönlich egal, ob der Chromecast jetzt in Deutschland kommt oder nicht. Ja, ich gucke die Videos schon jetzt woanders da. Amazon Prime hat da mit seinem Angebot Instant Video jetzt noch das letzte Tüpfelchen auf dem i gegeben. Also ich sag mal so, für meine Sachen, was ich gucke, ist Amazon Instant Video im Moment perfekt. Also ich habe schon so viele Sachen auf meiner Watchlist, ich kann also durchaus ein Jahr Videos schauen. Da müsste ich mich aber ranhalten, dass ich im Jahr fertig bin. So viel habe ich schon auf meiner Watchlist und ich habe noch nicht mal annähernd alles drauf, was ich noch so gucken möchte, wo ich das gefunden habe, was mich interessiert. Und es kommen noch immer wieder neue dazu. Also von daher, ja, weiß ich nicht. Chromecast, klar, kann man natürlich noch viele andere Sachen mitmachen, zum Beispiel eben das Video von Handys, also Videodateien von Handys und Bilder und Tablets auf dem TV-Screen duplizieren, ja, also da spiegeln. Auch das ist wichtig. Dafür habe ich allerdings die PlayStation 3 und beliebigen DLNA-Server bzw. Client auf dem Tablet oder Phone. Ja, da kann man einige nehmen. Allcast gibt's ja auch noch. Und was dann also bleibt, ist das Spiegeln des Displays auf den Fernseher. Ja, zum Beispiel für Spiele oder Ähnliches. Das ist dann noch das Interessante. Klar, auch natürlich das Spiegeln von Chrome-Tabs. Aber ich benutze auch kein Chrome mehr. Ihr seht, also es ist schon ziemlich für mich persönlich ziemlich uninteressant geworden. Dennoch freut mich auf jeden Fall, weil Chromecast wird bestimmt viele Fans bekommen, wenn das erstmal richtig draußen ist. Hat ja eigentlich auch schon viele Fans. Und ich finde, das dauert alles viel zu lange. Warum auch? Ich weiß es nicht, aber das wird schon seine Ursache haben. Pocketcast übrigens, der Podcast Client, der bietet übrigens in der Version 4.5 jetzt auch Chromecast Support an. Das Update ist jetzt gerade vor kurzem erschienen. Ich glaube sogar heute war das. Und da kann man also jetzt auch da mit Audio- bzw. Videoinhalten, mit Pocketcast kann man ja auch Videos, Video-Feeds, Video-Podcasts anschauen. Kann man denn jetzt hier mit dem Chromecast benutzen? Eine super Sache, finde ich. Ja, also wer dann eben zum Beispiel sein Chromecast am TV hat, auch für Audioausgaben kann man das ja wunderbar benutzen. Ja, man könnte sogar seinen Chromecast übrigens in den HDMI-Port des externen Receivers stecken, des Dolby Surround Dolby Digital Receivers. Ja, da gibt's ja die Möglichkeit, dass man da auch also Eingänge, HDMI-Eingänge hat, ja, die neueren beziehungsweise für Home-Video ausgestatteten Receiver, die sind dafür schon geeignet und das ist dann wie eine Bildquelle und dann braucht man auch ja, ich glaube bei der Bedienung her auch noch nicht mal mehr das TV-Gerät einzuschalten. Also auch für Audio-Podcasts ist es natürlich dann wunderbar. Sollten alle Entwickler daran mal denken, vielleicht Chromecast Support in ihren Audio-Video-Programmen zu integrieren, weil die Integration ist nicht so aufwendig, als wenn man jetzt komplett was Neues auf DLNA-Server-Basis machen muss, sondern durch die APIs, die Google für Chromecast bietet, ist es eigentlich relativ einfach. Relativ. Ja. SD-Karten und der KitKat. Das Geheimnis ist jetzt übrigens auch gelüftet worden. Ich habe ja schon gesagt, dass es also tatsächlich eine Sache ist, die Google beschlossen hat mit diesen SD-Karten. Ich wusste allerdings nicht, ob das jetzt nur ein Nebeneffekt ist oder ob Google bewusst hier auf die SD-Karten-Probleme oder diese SD-Karten-Einschränkung hier gemacht hat. Und tatsächlich, Google hat es bewusst gemacht. Ja. Das wurde jetzt auch groß breit getreten diese Woche. Einige Leute haben natürlich wieder über das böse, böse Google da sich ausgelassen dann, warum die das doch gemacht haben. Aber das Problem ist eben bei den SD-Karten, dass die Öffentlichkeit nicht kapiert, dass die Daten auf SD-Karten frei zugänglich sind, normalerweise für alle Programme. So war das in der Vergangenheit. Und das war auch in dem Sinne vernünftig, weil eben auch man diese Karten oftmals ausgetauscht hat, um Daten zum Beispiel zu übertragen, ja, etc., auch von einem Gerät auf das andere und so weiter und so weiter. Aber es war schon mehrfach in der Presse von wegen die Sicherheitslücke. Stellt euch mal vor, ein Fotoprogramm speichert was ab auf die SD-Karte und jedes andere Programm kann das einfach auslesen. Ja? Das Zugriff auf die SD-Karte, das darf doch nicht wahr sein. Ja? Skandal, Skandal. Ja, genauso ist es mit Textdateien, mit allen Daten, die eben auf die SD-Karte abgelegt sind. Da kann ich die SD-Karte rausmachen, kann die in den Computer einlegen, kann die ganzen Daten untersuchen, kopieren, manipulieren und auch direkt am Gerät mit einem File-Manager beispielsweise kann ich direkt drauf zugreifen, etc., etc. Und das ist aber normal, das ist halt so, ja, das ist die Grundessenz eines Computers, ja, dass man eben Daten, die man ablegt auf eine Partition, auch manipulieren kann, das heißt verändern kann, zugreifen kann drauf und so weiter und so weiter. Ist doch klar, ja. Aber hier hat halt Google auf die Sicherheit geachtet. Nicht, dass ich das jetzt gut finde, was Google da gemacht hat, nicht falsch verstehen, aber es war eben angesichts des öffentlichen Drucks wohl notwendig. Die ganze Magie darin liegt eigentlich nur so, dass die App-Anbieter jetzt gezwungen sind, auf einem speziellen Verzeichnis, auf der SD-Karte, ja, ihre App-Daten abzulegen. Und nicht mehr komplett über die SD-Karte verteilt. Zum Beispiel gibt's ja den Folder Data, ja, auf der SD-Karte. Und dort sollten eigentlich die Programme, die auf der SD-Karte was schreiben, ein eigenes Verzeichnis einrichten und dort dann eben die Daten reinschreiben. Leider ist es so, dass viele Programme einfach auf die SD-Karten die Verzeichnisse einfach irgendwo draufklatschen, ja, meistens ins Hauptverzeichnis und dort dann ihre Daten reinlegen und das geht nicht mehr. Alle Programme, die das machen und keine Möglichkeit bieten, das eben auf das interne vorgegebene App-Verzeichnis abzulegen, die können nicht mehr auf die SD-Karte zugreifen. Das kann man so vereinfacht, kann man das so sagen. Ja. Jetzt wäre es für die Anbieter für fast jedes Programm kein Problem, das so zu machen, dass dass das Programm eben auf das vorgesehene Verzeichnis auf der SD-Karte zugreift. Ja. Wie das ist mit Programmen, die auf die SD-Karte, auf andere Verzeichnisse von anderen Programmen zugreifen müssen, das kann ich jetzt nicht genau beantworten. Ich glaube aber, dass es da auch Möglichkeiten gibt über eine API, aber nicht mehr so, wie es vorher war, einfach so wild drauf los schreiben und so. Das geht eben so nicht mehr. Das ist seit KitKat gibt's da eben starke Einschränkungen. Ja. Natürlich hängt auch damit zusammen, dass Google eigentlich nicht mehr diese SD-Karten liebt. Ja, SD-Karten sollen verschwinden. Es soll alles in einen großen internen Speicher passieren auf dem Handy. Und das ist auch das langfristige Ziel. Google hat es eigentlich schon immer diese SD-Karte stiefmütterlich behandelt. Und das aus gutem Grund. Apple bietet sowas überhaupt nicht an, weil es eben auch ein paar Probleme schafft. Das fängt schon damit an, dass man zum Beispiel eine billige SD-Karte reinsitzt und dann sich wundert, warum das Videoaufzeichnungsprogramm oder sogar die interne Kamera manchmal Probleme hat, ständig abstürzt, beziehungsweise Videoaufnahmen nicht funktionieren, weil die SD-Karte zu langsam ist. Ja? Und ihr könnt euch schon vorstellen, dass das für einen unbedarften Benutzer kaum noch zu finden ist, wo der Fehler da ist. Ja, das sieht nur, die App funktioniert nicht, dreht durch, gibt ein Sternebewertung im Play Store und fertig. Ja, so sieht es aus. Deswegen ist es schon das langfristige Ziel, denke ich, bei Google, die SD-Karte komplett abzuschaffen. Ja, für die Leute, die eben jetzt SD-Karten noch haben, und das sind nach wie vor sehr viele, denn nach wie vor kommen neue Geräte raus, die eben SD-Karten haben, SD-Karten-Slots. Darunter auch die Flaggschiffe von Samsung. Ja. Und da muss eben hier auch von den Firmen selbst, von Samsung zum Beispiel, was getan werden. Arcos übrigens, das war übrigens auch ein Grund, warum die noch nicht das 4.4, also KitKat benutzen, sondern 4.3 benutzen. Jelly Bean, weil nämlich eben es da Schwierigkeiten gibt mit dem Zugriff auf die SD-Karten. Denn die Arcos-Geräte sind massiv ausgelegt auf Zugriff auf die SD-Karten. Das sieht man, da die Geräte mit einem sehr geringen internen Speicher kommen, fast durchweg. Und dann eben die Nutzung der SD-Karte in den Vordergrund schieben. Ja. Gut. Also, so viel zu dem Problem nochmal. Das war eben, wie gesagt, letzte Sendung noch nicht ganz so klar, auch bei mir nicht. Und das hat sich jetzt also hier aufgelöst. Ob Google dann selbst nochmal aktiv wird, das ist noch fraglich. Das steht unter den Sternen. Auf jeden Fall können die App-Entwickler hier aktiv werden und müssen aktiv werden. Und auch die Firmen eben wie Samsung, die ja starke Modifikationen auf den Geräten da machen. Gut, so, was Unerfreuliches für Google, die sind jetzt, ach ja, mal wieder, muss man ja sagen, verklagt worden in dem Land der Freiheit, ja, der USA. Jeder hat das Recht, jeden anderen zu verklagen, bitte sehr, ja. Aber nicht nur dort ist natürlich Google deswegen unter Beschuss, nein, auch in die Europäische Union schaut sich das jetzt ganz genau mal an. Aber zu dem aktuellen Fall in New York hat jemand Google verklagt wegen In-App-Käufen. Sein Kleiner hat da wohl ein bisschen zu viel Sachen gekauft im Spiel und das war wohl den Eltern nicht ganz so recht und deswegen geht's jetzt halt mal wieder gegen Google. Da wäre dann etliches, und wenn ich den Ausdruck Millionen in den Mund nehme, dann ist es durchaus nicht an den Haaren herbeigezogen, Millionen von Schadensersatz verlangt, ja. Also kann man schon froh sein, wenn sein Kind dann so In-App-Käufe tätigt, ja, dann kann man dann ja einfach klagen. Ob das durchkommt, das steht natürlich noch fest. Die Verhandlung ist ja erst anberaumt, beziehungsweise es ist ein Class Action Lawsuit, also etwas, wo dann im Prinzip alle betreffen würde. Also was Größeres. Und ja, was soll man dann sagen? Ich weiß nicht. Also ich finde, Google gibt eigentlich genug Möglichkeiten, hier bereits jetzt zu schützen. Dass eben so ein Passwortschutz gibt und man kann das ausschalten auch, dass eben keine In-App-Käufe möglich sind. Aber das ist offenbar den Eltern da nicht genug. Weiß nicht, was die wollen, ob die es komplett verbieten wollen, dass es überhaupt gar nicht mehr geht, In-App-Käufe. Ich weiß nicht, das wird man dann noch sehen. Ich habe diese Lawsuit, dieses Class Action Lawsuit, die Schrift nicht gesehen. Also von daher kann ich da auch nichts dazu sagen. Interessanterweise hat jetzt Google für den neuen Play Store, der jetzt rauskommt, ja, da komme ich dann gleich nochmal dazu, der hat Also da wurde auch nochmal das verbessert, dass man eben jetzt In-App-Käufe auch für Einzelfälle freischalten kann. Genau, also ja, Google mal wieder verklagt, ne? Das ist ja Volkssport, ja? Google. Ja, böses, böses Google. Wer nichts ist und wer nichts kann, der verklagt halt Google. Ja, und dann kriegt er schon sein Geld. Samsung, die patentieren ein kurioses Aussehen, würde ich mal sagen. Kurioses Handy-Design. Und zwar ein 21 zu 9 Display-Format-Handy. Ha! Ob sowas jemals rauskommt, das ist fraglich, aber vielleicht wollen die schon mal vorgreifen, ja, weil das beim letzten iPhone-Update kam ja, wurde ja der Bildschirm einfach ein bisschen größer, ein bisschen höher gemacht, ja, so dass eine Reihe einfach dazu kam, eine Reihe Icons einfach dazu kam, ja? Sensationell ist das, ja? Innovativ, revolutionär. Aber damit da Apple jetzt nicht nur weitergehen kann, ja, und nicht noch eine Zeile dran machen. Und jetzt stellen wir das iPhone 6 vor mit noch einer Zeile mehr. Yay! Nein, damit das nicht geht, hat Samsung sich jetzt eben das 21 zu 9 Format patentieren lassen und sieht also schon recht komisch aus. Ziemlich komisch. 21 zu 9 Format. Da hat man dann riesige Balken nebendran, wenn man so einen Kinofilm guckt. Aber gut, was soll's, ne? Wer guckt denn schon Kinofilme auf dem Handy, ne? Also, ob das jemals rauskommt, das ist unklar, aber kurios ist es schon. Und heutzutage muss man sich ja alles patentieren lassen. Grundsätzlich, ja, schon kommt hier so ein Patentroll aus Cupertino und oder auch aus anderen Städten, ja, und verklagt einen. Da gibt es auch viele kleine Patentrolle. Deswegen beantragt auch Google ein neues Patent, und zwar für ein Radialmenü. Ich meine, ich hätte das bei einigen Apps ja schon gesehen. Zum Beispiel in der Kamera ist sowas Ähnliches drin. Also die Standard-Kamera-Applikation bei Android, da ist es sowas schon drin mit diesem Radialmenü. Nicht ganz, aber ähnlich. Und hier ist also eine Patentbeschreibung, die eingereicht wurde. Ob da stattgegeben wird, weiß ich noch nicht genau. Und da wird also gezeigt, wie man dann mit zwei Fingern dieses Menü benutzt. Das heißt, man berührt einen bestimmten Punkt, dann geht das Menü auf. Dann gibt es einmal hier auf dem Bild ist eine drei Optionen. Dann geht man in das entsprechende Feld, bleibt dort drin. Dann geht ein weiteres Menü oben auf, eine weitere Leiste, also war das Radial, und dort kann man dann die entsprechende Funktion nochmal auswählen. Ich habe mal probiert, mit so das so nachzumachen mit den Fingern auf dem Display, wie das so aussieht hier. Ja, was soll ich denn sagen? Ich habe mir hier die Finger verknotet, also ich glaube, das ist nichts für den Onkel Rio. Ja? Dieses Menü, das ist eine Katastrophe. Von daher hoffe ich persönlich nicht, dass das systemweit mal irgendwas irgendwie eingeführt wird. Aber wie gesagt, man muss sich ja alles schützen lassen. Ja, dann geht es auch. Und ich meine, gut, Google hat ja ein tolles Vorbild gehabt. Jetzt lassen sie sich halt auch jeden Mist schützen, damit die dann andere Firmen unter Druck setzen können, mehr oder minder dann. Davon gehe ich dann aus in der Zukunft. Aber wer kann es jetzt verdenken, ne? Dass Samsung und Google sich jetzt hier alles sichern, was es auch gibt. Ja, so klar. Würde ich auch machen. Ja. Hart umkämpftes Business. Der Gesetzgeber macht nichts dagegen. Ja, was bleibt denn dann übrig? Selbst so viel Patente bunkern, dass man dann sagen kann, okay, wenn ihr das macht, dann, wir haben das Patent für das, dann klagen wir euch in Grund und Boden. Ja, dann wird's geeinigt. Er darf das Patent nutzen, er darf das Patent nutzen. Fertig. Wunderbar. So ist es. Die schöne neue Welt der Anwälte. Xiaomi's MIUI oder MIUI. Ich sage immer MIUI, weil das ist, glaube ich, auch das, was gedacht ist dabei. MIUI gibt es jetzt als Beta-Version für das Nexus 7. Also will Xiaomi tatsächlich hier seine Oberfläche, sein Android Fork herausbringen, auch für andere Geräte. Finde ich eigentlich ganz gut. Das Teil ist sehr aufgeräumt. Mir sieht es ein bisschen zu stark nach iPhone aus. Ich mag das nicht, das Design. Aber dennoch sieht es aufgeräumt, wie gesagt, aus und es wird sicherlich viele Leute begeistern, wenn das dann auf dem Nexus 7 so gut läuft. Das lässt schon hoffen. 278 Megabyte Download kriegt man jetzt von der MyUI-Seite, kann man einfach runterladen, kostenlos, offiziell, und kann damit eben sein Nexus 7 Tablet umswitchen. Ja, Motorola kein gutes Google Phone bauen? Das ist die Frage, und Talk Android behauptet es auch, denn Larry Page persönlich soll wohl Motorola zurückgehalten haben, um ein vernünftiges, sage ich mal, Google Phone zu bauen. Ja, und ich habe euch ja gesagt, mal sehen, wie lange jetzt der amerikanische Patriotismus bei Motorola noch hält, nachdem jetzt Lenovo, eine chinesische Firma, das kaufen möchte. Und siehe da, die ersten Zweifel, die ersten Revidierungen der Aussagen kommen bereits, ja. Vorher war ja das Moto X und das Moto G, das Nonplusultra, das beste Android überhaupt, ja. Ohne dass man darauf berücksichtigt hat, dass es gerade mal so Midrange ist, an der unteren Reihe von Midrange, ja. Aber jetzt schreibt man dann hier auf einmal, dass es jetzt ja verständlich ist, warum man ein budgetfreundliches Handy herausbringt, ja, wo eben nicht so auf technische Daten der Wert gelegt wird, also wo praktisch nicht der Höhe der Zeit entspricht. Ja. Ja. Aber in der Tat ist es so, ich habe ja auch ein großes Fragezeichen gemacht, warum bringt Motorola als erstes Handy nicht ein Prunkstück raus? Etwas, wo man gemessen werden kann dann daran. Ja. Klar, natürlich, Motorola hat ja auch dann vielleicht andere Märkte im Sinn, aber man macht doch kein solches Handy, wenn die ganze Welt drauf schaut, was bringt die Firma jetzt, nachdem Google die Firma übernommen hat, was kommt da raus? Da macht man doch kein Mid-Range-Phone am unteren Ende. Also ich bitte euch, das geht doch nicht, ja. Da bringt man ein Flagship raus mit allem Schnickschnack, den man nicht braucht, ja, damit man sagen kann, hier, das ist das beste Android-Handy auf dem Markt, ja, von Motorola Google, ja, und genau das soll offenbar da verhindert worden sein von Larry Page, dass eben kein großes, dass nicht das beste Android-Phone rauskommt, um eben die Partner Samsung, HTC, LG nicht zu verärgern, ja. Sollte man eben klein und brav einsteigen in den Markt und sozusagen hier eure teuren High-End-Geräte, die werden davon nicht berührt. Ja, das ist ein Gerät für die Normalos, ja, die nicht die neuesten Funktionen oder große Rechenleistung brauchen. Ja, und wenn man das so im Nachhinein hört, erscheint mir das auch als tatsächlich logisch. Ja, muss man so sagen. Und hier, wie gesagt, der Artikel, den könnt ihr euch mal durchlesen, hier bei Talk Android, da muss man schon sagen, ja, schön ist es sicherlich nicht, dass es passiert ist, aber verständlich irgendwo. Ja. Schauen wir mal. Ich habe mich das auch immer schon bei den Nexus-Geräten gefragt. Die sind immer sehr, sehr gut. Nicht falsch verstehen, das sind immer High-End-Geräte, ja, aber nie etwas, wo man sagen kann, zu dem Zeitpunkt, wo es rauskommt, ist es das absolut Beste, was es gibt. Sondern es ist immer eins von den Besten, das es gibt, ja. Aber ob das jetzt Absicht ist oder Zufall, kann ich nicht sagen. So, was haben wir noch? Ja, seltsame Aussätze habe ich beim Nexus 4 gehabt, nach dem letzten Update von verschiedenen Google-Systemapplikationen, unter anderem auch das Google Search, ja. Ich habe auch ein Reset gemacht, das hat also ausgeschaltet, eingeschaltet, ja, und habe festgestellt, dass es auf einmal während dem Betrieb zweimal am gleichen Tag sich abgeschaltet hat, ja, Und einmal hat es probiert, neu zu starten, was natürlich bei mir nicht geht, weil mein Handy ja verschlüsselt ist und dann eben die Codeeingabe erwartet wird und das Handy angeschaltet dann in meiner Tasche langsam sich als Taschenwärmer gut macht. Und ich habe auf jeden Fall dann das nochmal neu gestartet und siehe da, es ist dann wieder nach einer Stunde etwa abgestürzt. Ja. Seitdem habe ich aber Ruhe. Es gab seitdem ein Update für Pocket Casts und für DA Recorder. Ja? Also dieses Audio-Aufzeichnungsprogramm, das kurz vorher, beide Applikationen wurden kurz vorher geupdatet. Und da sage ich mal, möglicherweise hat einer von diesen Programmen, von diesen beiden Programmen da Mist gebaut. Wie gesagt, beide Programme sind danach geupdatet worden und jetzt ist mal erst Ruhe. Ich behalte das natürlich im Auge, ob das nicht an Google Search etc. liegt, ja, weil das ist ja ein Systemprogramm und auch Google Maps wurde übrigens geupdatet, ja. Übrigens sehr schönes Update bei Google Maps, da kann man jetzt endlich, ja, nach so vielen Jahren Android, kann man endlich auf der Map einen Punkt auswählen, anklicken und die genaue Position sharen. Wie lange hat das gedauert? Warum hat das so lange gedauert? Ja, ich kann es nicht nachvollziehen, aber jetzt endlich ist es möglich. Was hätte sonst von Anfang an sollen funktionieren? Ja, aber eins von diesen Programmen war da wohl der Verursacher und wenn das jetzt nochmal passiert, da werde ich dann natürlich hier mich melden. Der neue Play Store habe ich ja eben schon gesagt, es gibt ein Update für einen Play Store, da gibt es wieder einiges an Überarbeitungen natürlich. Man kann jetzt Icons auch bei der Installation festlegen, dass es auf dem Homescreen schon draufgepackt wird. Die Versionsnummer ist die 4.6.16. Und wer jetzt überhaupt nicht warten kann auf dieses neue Update, der kann hier manuell den Play Store herunterladen. Vorsicht! Allerdings ursprünglich ist diese Play Store-Version, soweit ich weiß, für den amerikanischen Markt gemacht worden und ich weiß nicht, ob sich das unterscheidet und vor allem, was das dann für Auswirkungen hat. Im Zweifel lieber warten. Wer nicht warten kann, der Download-Link in dem Artikel, den ich verlinkt habe, zum Herunterladen. Gut, ja, Minuum 2.0 im Play Store. Jetzt endlich eine 30-Tage-Testversion. Die Version 2.0 ist auch deutlich verbessert worden. Die Worterkennung ist etwas besser geworden und das Design wurde nochmal kurz, ja, etwas angepasst. Man hat jetzt eine schöne Icon-Leiste, die man allerdings erst in den Advanced Settings freischalten muss. Das ist wohl noch so ein bisschen experimentell, wo man dann auch die Standard-Icons wie bei Hangouts, Google Plus eben dann nutzen kann. Ja, natürlich habe ich da auch gleich Minuum nochmal eine zweite Chance gegeben, habe es installiert, aber nein, wer die Texterkennung, wie ich, von SwiftKey gewohnt ist und die vor allem die Vorhersage, das ist für mich sehr, sehr wichtig, und wie ich oftmals mit den gleichen Floskeln arbeitet, der kann einfach nicht mehr auf SwiftKey verzichten. Also bei SwiftKey muss ich oft nur noch, wenn ich eine Nachricht schreibe, also nur noch wenig tippen und dann einfach nur noch auf das vorgeschlagene Wort gehen und das ist meistens die Prediction, also die Vorhersage, genau das, was ich auch schreiben will, weil ich eben auch viele gleiche Floskeln immer verwende. Und von daher ist es für mich unverzichtbar und genau das geht eben bei Minium so nicht. Ich habe auch 4, 5 Mal eine Phrase eingegeben und Minium ist also nicht fähig, Phrasen zu lernen. Wohl Worte, klar, das funktioniert sehr gut. Neue Worte muss man nur einmal eingeben, dann werden sie automatisch gespeichert. Aber bei Phrasen funktioniert das nicht und das ist eben für mich vollkommen notwendig, Ja, dass wenn ich jetzt 100 Mal in der Woche schreibe, was weiß ich, gute Nacht und träum was Süßes, ja, dann will ich das nicht jedes Mal komplett ausschreiben müssen oder jedes Wort antippen müssen, sondern dann mache ich dann nach einem normalen Satz einen Punkt, schreibe ein G und dann drücke ich nur noch 5, 6 Mal auf das vorgeschlagene Feld, ja, auf die Vorhersage und dann ist der Satz so fertig, wie ich ihn haben will. Ja. So ist das. Ja. Also gut. Dann komme ich zu den Community-Sachen. Cloud-Speicher im Preiskampf. Google trumpft auf. Der Stefan hat's mir geschrieben. Und zwar, Google entfacht da jetzt einen riesen Preiskampf beim Cloud-Speicher. Wobei ich sagen muss, nur bis zu einer gewissen Größe, nämlich genau bis inklusive 1 Terabyte. Die Preise sind wirklich sehr, sehr gut. 100 Gigabyte kosten jetzt nur noch 1,99 Dollar und statt 49,99 kann man jetzt für 9,99 Dollar 1 Terabyte Speicherplatz kaufen. Das geht auch hier bei uns jetzt ab sofort, könnt ihr gleich machen. Wer also immer noch Daten in der Cloud ablegt, ich brauche es leider nicht mehr so, der hat da die Möglichkeit, jetzt günstig an Speicherplatz heranzukommen. 1 Terabyte für knapp $10, das ist ein Wort. Danach allerdings wird es wieder etwas, naja, sag ich mal, uninteressanter, weil es da dann Anbieter gibt zum gewissen Preis, wo dann eben unlimited, also unbegrenzt Cloud-Speicher geboten wird für den Preis. Beispielsweise werden hier dann nach dem 1 Terabyte für $10 im Monat 10 Terabyte für 99, also für knapp $100 im Monat angeboten. Für $100, für die Hälfte, ich glaube sogar noch weniger als die Hälfte, kriegt man unbegrenzt Speicherplatz bei verschiedenen Anbietern. Ja. Da wird sich das dann überhaupt nicht mal lohnen. Aber bis inklusive 1 Terabyte sind das wohl mitunter die besten Angebote, die ich bisher gesehen habe. Außerdem, das dürfte auch für interessant sein für die Leute, die sagen, nee, ich will aber nicht zahlen. Für den Cloud-Speicher, der kann jetzt sich auch freuen, denn jetzt gibt es 15 Gigabyte kostenlos. Das dürften für viele auch ausreichend sein, bei Google, ohne dass man was zahlen muss. Ist das nicht schön? Ist das nicht gut? Wahnsinn. Ne? Also wenn ich Cloud-Speicher überhaupt noch nutzen würde, dann würde ich jetzt umsteigen auf den 100 Gigabyte Plan für $1,99 im Monat. Das ist ja gar nichts mehr. Und da hat man dann auch genug Platz für seine Fotos und so. Ja. Gut. Also danke an den Stefan dafür, für den Hinweis. Und die nächste war genau eine Xabbajabba XMPP-Anleitung. Ja, eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Ja, der Volker hat danach gefragt. Mich interessiert die Diskussion um sichere Messenger sehr. Vielen Dank für die Information im letzten Ancast zu dem Thema XMPP und Xabba oder Xabba. Jedoch bin ich ein unbedarfter Nutzer und verstehe erstmal nur langsam, wie die Einstellungen funktionieren. Nun meine Fragen. Gibt es für Xabba eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, da viele Einstellungen für mich nicht selbsterklärend sind? Zweitens, ist TextSecure eine genauso gute, jedoch einfachere Alternative? Aus meiner Sicht muss es doch Ziel sein, dass nicht nur ich es verstehe, sondern auch mein Freundeskreis, der sicher genauso unbedarft wie ich ist und darüber hinaus auch keine Zeit investieren möchte, beziehungsweise gar keine Lust dazu hat. Ja. Da ist auch noch ein Artikel verlinkt, übrigens Verschlüsselung, Snowden empfiehlt TextSecure und Redphone. Da also vielleicht auch nochmal ein Hinweis, könnt ihr mal den Link verfolgen, ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Artikel. Also zuerst mal zum Xabba Schritt-für-Schritt-Anleitung. Also da muss ich passen. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung in der Form, wie man das so sieht, als Tutorial oder so. Ich glaube, das gibt es jetzt speziell für das Xabber für dieses Programm, nicht? Ja. Ich gucke noch mal kurz nach. Nein. Ich muss mal gucken, ob auf Red Solution was gibt. Also, das Problem ist eben, dass dieses Programm von, also Open Source Programm eben von einem Entwickler gemacht wurde und da jetzt auch, wenn das über eine Firma läuft, da offenbar nur begrenzte Möglichkeiten hat, eben solche Anleitungen zu schreiben und ins Netz zu setzen. Wie leider so oft, na, bei diesen guten Open Source Projekten passiert, ist nun mal leider so, das ist auch das, was ich schon mal kritisiert habe mit XMPP allgemein, dass es eben keine Stelle gibt, ja, die eben da sich drum kümmert und mal ein bisschen Werbung macht und so. Also deswegen muss ich mal für Xabber da leider erstmal passen. Eine Suche auf bei Google bzw. bei Startpage unter Xabber Tutorial, ja, gibt so ein paar Links. Das sind aber eben keine so richtige Schritt-für-Schritt-Anleitungen, sondern mehr so allgemein, ja, Foren, die sich eben da mit Problemen auseinandersetzen. Also da würde ich mal schauen, guck mal da rein. Lösungen findet man da sicher, wenn da irgendwie einige Unklarheiten sind. Ansonsten vielleicht mal, wenn du Unklarheiten jetzt hast und da irgendwo hängst, einfach mal posten, was genau, und dann tue ich das gerne erklären und genau aufzeigen, was man da machen muss. Aber ja, so auch ich habe natürlich zu wenig Zeit für jetzt eine komplette Schritt-für-Schritt-Anleitung für Xabber zu entwerfen, und das wird eben dem Entwickler da genauso gehen. Zur zweiten Frage, ist TextSecure eine genauso gute, jedoch einfache Alternative? Nein, ganz klar nein. Auch wenn das Snowden, dem ich normalerweise nur ungern widerspreche, das empfiehlt, so sage ich einfach deswegen nein, weil man da wiederum ein Programm braucht, für das das eben installiert werden muss. Und das ist nämlich jetzt gleich der Grund, warum ich dir eine Lösung anbieten kann für dein erstes Problem, ja. Wenn dir Xabber zu umständlich ist, dann nimm doch einfach IM Plus. Ich werde nachher noch was drüber sagen, ja, könnt euch jetzt vielleicht schon vorstellen, ja, was das heißt. IM Plus beziehungsweise IM Plus Pro. IM Plus ist die kostenlose Version davon, denn auch dieses Programm kann OTR. Ist allerdings, soweit ich weiß, kein Open Source. Ja, also das muss man dann eben jetzt einem klar machen. Ja. Aber wäre es denn vor allem für Bekannte, die du jetzt ansprichst und sagst, na, die haben überhaupt keine Lust dazu, sich da groß reinzusetzen da in diese Materie. IM Plus, die haben auch Anleitungen, beziehungsweise das Programm ist auch etwas benutzerfreundlicher gestaltet für, sagen wir mal, unbedarfte Benutzer, wie du das so schön geschrieben hast. Ja, also das ist vielleicht noch ein Tick einfacher dann zu handeln als eben das Xabber. Und das ist nämlich eben das Gute an XMPP mit OTR, dass man eben nicht nur auf einen Client angewiesen ist, sondern man kann eben da noch andere Programme nutzen. Ja. Also IM Plus wäre da nämlich die Alternative dazu. Deswegen ist TextSecure meiner Meinung nach keine wirkliche Alternative zu dem Xabber XMPP beziehungsweise XMPP Jabber. Denn da fehlt eben wieder die Kompatibilität, ja, und auch die Interoperabilität. Ja, denn das ist auch eine Schwierigkeit. Klar, TextSecure ist in dem Sinne einfach, man startet das Programm, Und dann hat man dann muss man hier ein Passwort festlegen, dann hat man den Account, dann werden die Schlüssel übertragen und so weiter und so weiter. Aber das Problem ist nämlich halt, dass man nicht den Server auswählen kann. Für viele, die sehr, sehr, sehr, sehr auf Sicherheit achten, die wollen auch einen Server mit speziellen Sicherheitsvorkehrungen, möglicherweise ihren eigenen Chat-Server betreiben. Auch das ist möglich bei XMPP, kein Problem. Und man kann dann auch einer in der Region wählen. Wie gesagt, ich habe das auch getan. Ja, jemand, das ist ein privater Serverbetreiber, also wenig, also etliche Kilometer ist zwar schon, aber halt nicht so weit entfernt ist. Ja, und ich habe mir die Routen angeschaut, die meine Datenpakete nehmen, bis er bei dem Anbieter ist. Die sind unkompliziert, die laufen also in der Regel, wenn keine Netzstörungen fortlaufen, also ziemlich direkt zu diesem Server, ja, ohne über andere Länder zu gehen. Und das ist dann zum Beispiel alles etwas, was man nicht mehr kontrollieren kann bei TextSecure. Ich weiß auch nicht, TextSecure, ich habe mich nicht ganz so mit der Herkunft von diesem TextSecure beschäftigt. Ich guck da gerade mal was. So, ich gehe mal auf die Entwickler-Webseite. Da ist ein Link zu GitHub, weil ich sag's nämlich klar, es kommt drauf an, in welcher Jurisdiktion diese Firma ist. Und ja, und da ist es auch schon, das fällt also unter die US Jurisdiktion, und das bedeutet, dass die Firma ganz einfach auf Anfrage Daten rausgeben muss. Dazu sind sie rechtlich verpflichtet, und sie können sogar, wie übrigens auch der Betreiber von LavaBits ja angegangen wurde, bedroht werden mit lebenslanger Haftstrafe, und bei Anklage wegen Geheimnisverrats bzw. Spionage könnte sogar die Todesstrafe draufstehen. Leider, ich sag's immer wieder, das hört sich so skurril und grotesk an, ja, aber es ist etwas, was man in den USA nicht ganz vom Tisch fegen kann. Diese Drohungen hängen wie ein Damoklesschwert drüber, und die Regierung bzw. solche Dienste wie die NSA, die machen da auch nicht davor Halt, es immer und immer wieder Betreiber von solchen Diensten zu bedrohen. Deswegen weiß ich gar nicht, wie TextSecure überhaupt garantieren will, dass nicht morgen die NSA da steht und sagt: So, ihr baut jetzt eine Hintertür ein, ja, beziehungsweise ihr gibt jetzt allen Server Traffic über uns weiter, an uns weiter. Dann ist zwar dieses mit OTR verschlüsselt, ja, was ja relativ sicher ist, aber dennoch können die Daten abgezogen werden, und damit aber auch Metadaten. Und das finde ich eben besonders schwierig bei einem Dienst, der in den USA sitzt, die Metadaten, darauf kommt es auch an, dass eben hingegangen werden kann sagen: Okay, wir können zwar die Inhalte nicht entschlüsseln, aber wir können sehen, welche IP zu welcher IP Daten gesendet hat, um wie viel Uhr, wie groß die Daten waren, also wie die Menge der Daten und so weiter und so weiter. Und daraus können dann eben Rückschlüsse gezogen werden. Da haben wir das Problem. Ja. Und deswegen vertraue ich grundsätzlich Firmen, die in den USA sind, nicht. Die können von Gesetzes wegen nicht sicher sein. So sieht's aus. Das wundert mich auch, dass hier Snowden hier TextSecure empfiehlt. Denn an anderer Stelle hat er gesagt, dass er empfiehlt, keine US-Server zu nutzen. Keine US-Dienste, keine US-Server, da diese nicht mehr die Sicherheit gewährleisten können. Ja, so sieht das aus. So, also ich hoffe, ich konnte helfen, Volker. Und dann komme ich noch zu dem letzten Punkt. Asus Gamebox im Anflug. Der Christian hat da mir den Link geschrieben. Ja, die Asus Gamebox geistert ja schon längere Zeit durch das Netz als ja erstmal Gerücht, dann eigentlich bestätigt schon. Und jetzt ist der Controller offenbar aufgetaucht, wie der aussieht. Und ja, ehrlich gesagt, sieht aus wie eine Mischung zwischen PlayStation 3 Controller und Nintendo 64 Controller. Ja. Ja, ich meine, gut. Ist ein. Ich weiß nicht, ob der mir in der Hand liegen wird. Also der N64 Controller, den fand ich immer furchtbar. PlayStation-Controller habe ich mich halt dran gewöhnt. Aber ich denke, man könnte sich auch an diesen Controller gewöhnen. Interessant ist hierbei, dass es ein Bluetooth-Controller ist, der auch eine Zertifizierung erhält. Und damit könnte man den vielleicht sogar auch für andere Sachen benutzen. Wer weiß. Ja? Für Handys, Tablets und so weiter. Mal sehen. Also könnte da der Controller noch einen Doppelnutzen haben. Ja. Also danke, Christian, für diesen Hinweis. So, und dann komme ich zum Schluss zur App der Woche, wie immer. Und ich habe es ja eben schon angedeutet, IM Plus ist da diesmal die App der Woche. Ich war überrascht, dass ich das noch gar nicht als App der Woche mal hatte. Ja, ich habe alles durchgesucht und tatsächlich hätte ich nicht gedacht. Denn die App ist eine ziemlich gute Chat-App. Wie gesagt, kein Open Source, aber es bringt einiges zusammen auch. Und das dürfte vielleicht einigen Freude bereiten. Ja, denn es nimmt ja langsam Überhand mit den verschiedenen Messengern jetzt, ja. Und da denke ich, ist so ein Multi-Messenger doch ziemlich interessant, ja. Also das heißt, einmal, oder ich zähl einfach mal auf, was das alles kann. Haltet euch fest, ja. Also zunächst mal Facebook, richtig. Facebook-Chat kann dieses Programm auch direkt. Skype-Chat tatsächlich, ja. MSN Live-Messenger, Google Talk, also leider Hangout nur begrenzt, ja. Yahoo Chat, AIM und iChat, ICQ, RenRen, Jabba, also XMPP, MeinVZ Chat, GaduGadu, MiG33, Sina Weibo, der Chat aus China, Fetion, Mamba.ru, russischer Chatdienst, V Kontakte, Otno Classic Niru, ebenfalls ein russischer Chatdienst, genau wie Yandex IM und Mail.ru Agent. Ja, diese ganzen Chatdienste können mit ein und demselben Programm gleichzeitig genutzt werden. Ja, vorbei also die Zeiten, wo man fünf Programme braucht, ja, für diese Chats. Ja. Interessant also für einige bestimmt. Die UI ist sehr schön gemacht, ist voll und ganz Tablet-tauglich übrigens. Da wird also die Größe auch vernünftig genutzt. Gruppenchats sind möglich, man hat eine umfangreiche Chat-Historie, ist also auch Multimedia-Messaging fähig bei den entsprechenden Diensten. Auch natürlich Notifications, ja. Und ganz wichtig, OTR, off the record, das heißt das Verschlüsselungsverfahren, das man auch mit Jabber sehr gut nutzen kann oder eigentlich mit Jabber eben hauptsächlich nutzt. Ja, ich weiß gar nicht, ob das OTR auch bei jedem anderen Dienst funktioniert. Auf jeden Fall bei Jabber funktioniert's und damit ist der Sicherheit zumindest mal in dem Bereich Genüge getan. Ja. Wie ich schon vorhin gesagt habe, es ist ein einfach zu bedienendes Programm, viel einfacher als jetzt die das Xabba beispielsweise, dass es da eben auch kann, aber eben nur wenige Dienste. Ich glaube, auch Xabba hat noch die Möglichkeit, noch wenige andere Dienste mitzunutzen, aber dennoch bleibt da noch ein bisschen was Also ist da noch einiges mehr, ja. Also es geht auch noch GTalk, Facebook, LiveJournal, V-Kontakte, ja, online, Google Apps, GTalk-Account. Das wären also die Programme, die Chat-Dienste, die man mit Xabber nutzen kann. Und da gibt es eben noch eine ganze große Menge mehr. Unter anderem, wie gesagt, auch Skype, ja, der Chat. Wie gesagt, Multimedia-Messaging ist ebenfalls eine wichtige Sache für viele. Auch das ist also möglich damit. Und ich denke mal, das wird für einige interessant sein. Spaßeshalber muss man sagen, sieht diese App fast schon besser aus als jede offizielle App, die ich bisher jemals gesehen habe auf irgendeinem Gerät. Die haben sich wirklich was dabei gedacht. Und eigentlich irre. Ja. Ich verstehe nicht, dass die gar nicht so groß jetzt bekannt ist. Ist mir ein Rätsel. Die Bewertungen sind auch hier recht gut eigentlich. Ein 4,2 ist schon okay. Und es gibt eine kostenlose Version und eine kostenpflichtige Version. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wo da der Unterschied liegt. Leider steht nicht viel anders drin hier bei Google, im Google Play Store. Ja. Deswegen, ich meine aber, dass es hier um Push-Nachrichten geht. Ich glaube, da war was, dass IM Pro eben mit Push-Nachrichten besser zu Rande kommt, wenn ich das richtig weiß. Aber wie gesagt, da keine Gewähr drauf. Ich glaube nämlich, also es ging irgendwie Push-Service auch bei der kostenlosen Version. Ich glaube aber, da gab es irgendwelche Einschränkungen, bin mir nicht ganz sicher. Gut, also App der Woche IM Plus für alle, die chatten wollen, ohne dass sie auf Sicherheit verzichten wollen, aber auch noch so viel wie möglich Leute mit einbinden wollen. Facebook ist ja ein großes Ding, Skype, wie gesagt, und Google Talk. Da müsste doch eigentlich irgendwo möglich sein, mit den Leuten da zu chatten. Ja. Gut, WhatsApp oder sowas wird niemals gehen, weil die nämlich ein abgeschlossenes, proprietäres System haben, wo es nicht möglich ist, dass Fremdanbieter ohne die Lizenz zu kaufen oder ohne Zustimmung von WhatsApp eben das machen. Facebook hat ja die Zustimmung gegeben, deswegen geht's auch. Ja, also gut. App der Woche, IM Plus, viel Spaß damit. Und damit sind wir am Ende des Uncasts für heute. Und wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen, Informationen, Kritiken habt, nur her damit. Google Plus Uncast einfach oben in der Suche bei Google Plus eingeben und schon findet ihr die Uncast Community. Das ist die richtige Anlaufstelle. Oder ihr schreibt mir eine Mail rio@thenetcasts.com. rio@thenetcasts.com. Alle Links und Informationen findet ihr auch unter der Seite uncast.thenetcasts.com. Bitte immer an die Mehrzahl denken, ja, thenetcasts.com mit S. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss!